Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die wir aus aktuellem Anlass mit einem Verkehrshinweis beginnen müssen. Wenn Sie demnächst auf der A2 oder auf der A9 Richtung Süden einem mehr als 20 Jahre alten Mazda Cabrio begegnen, lohnt sich möglicherweise ein zweiter Blick. Denn es könnte dieser Mann am Steuer sitzen, Rainer Haseloff. Stimmt doch, ne, das mit dem Auto? Ja, das stimmt. 25 Jahre. 25, wunderbar. Kurz vor Oldtimer. Der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands auf dem Weg in den Ruhestand. Man könnte auch sagen, auf der Flucht. So wurde er nämlich vor einiger Zeit in der Presse zitiert. Wenn die AfD hier in Sachsen-Anhalt übernimmt, dann werde ich das Land verlassen. Er kriegt schon Puls, weil interessant zu hören ist, was er wirklich gesagt hat. Aber in Wahrheit dennoch nur eine Lappalie im Vergleich zu dem, worum es wirklich geht. In vielen Statistiken liegt Sachsen-Anhalt ziemlich weit hinten. Hohe Arbeitslosigkeit, eine Wirtschaft, die schwächelt. Er sagt, in diesen schweren Jahren ist das Selbstwertgefühl im Lande nicht wirklich gewachsen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, von einem Leben, und da kommt Anne Hennig ins Spiel, die insbesondere ostdeutsche Politik für die Kollegen der Zeit immer wieder brillant beschreibt. Von einem Leben in einer Art DDR 2.0 ist öfter die Rede, wenn man sich nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in Ostdeutschland insgesamt umhört. Woher kommt dieses Gefühl, wollen wir Sie fragen, und was ist eigentlich zu tun, wenn der Erfolg des Rechtspopulismus, wie sie sagt, ein globales Phänomen ist, um Protest? Sie hat neulich ein exzellentes Stück dazu geschrieben. Um Protest, sagt sie, um reinen Protest geht es dabei schon lange nicht mehr. Worum also dann? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wir wollen den Blick heute noch einmal deutlich weiten mit Ulrike Herrmann, die in diesen Tagen in einem sehr lesenswerten Buch einen spannenden Blick auf insbesondere zwei Länder wirft, um die es in diesen Tagen so häufig geht, nämlich Russland und China. Und sie beschreibt darin, dass die wichtigste Waffe überhaupt das Geld geworden ist, und zwar das ganz große Geld. Sie beschreibt, wie Wirtschaft über Krieg und Frieden entscheidet. Und sie glaubt, Achtung, dass das ganz große Geld am Ende auch dafür sorgen wird, dass Amerika den aktuellen Krieg gegen Iran verlieren wird. Und noch interessanter, China, glaubt sie, ist wirtschaftlich in einer Sackgasse angekommen. Warum das so ist, wird sie uns erklären. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich aus vielen Gründen sehr gespannt bin. Auch deswegen, weil Rainer Haseloff, glaube ich, einer der allerersten Spitzenpolitiker war, die wir hier in dieser Sendung jemals hatten. Sie sind ein bisschen Teil auch der Geschichte dieser Sendung. Seit gut 40 Tagen, Herr Haseloff, sind Sie kein Ministerpräsident mehr. Was hat sich mit dem Tag des Rücktritts für Sie verändert? Das operative Geschäft, das macht jetzt mein Nachfolger. Mhm. Und der macht das sehr gut. Und das ist ja auch so gewollt gewesen. Auf der anderen Seite bin ich noch Abgeordneter, habe noch einen vollen Terminkalender, habe auch vieles an Zusagen auch weiterhin voreinzuhalten. Das heißt also, ich werde auch im Lande weiterhin unterwegs sein und werde an den Stellen, wo ich gebraucht werde, weiterhin helfen. Ich habe ja einen eigenen Wahlkreis, den möchte ich auch in jüngere Hände übergeben. Da werde ich also auch kämpfen, dass das am 6. September diesen Jahres gut läuft. Wie ist das, wenn man morgens aufwacht und plötzlich versteht, ach so, ich bin ja gar kein MP mehr, wie es in Ihrer Sprache immer heißt, Ministerpräsident. 15 Jahre ist eine lange Zeit. Was mir aufgefallen ist, heute hinter den Kulissen keine Sicherheit mehr dabei, sondern für die Sicherheit sorgt jetzt Ihre Frau, ne, die heute das erste Mal hinter den Kulissen dabei ist. Das ist richtig, ja. Aber keine Sicherheit mehr. Ja, es gibt schon noch einen Background sozusagen, der abgesichert werden muss, weil man ja auch bundesweit ziemlich bekannt ist und ja letztendlich auch bestimmte Risiken auch immer bewertet werden müssen. Politiker, also während bestimmter Veranstaltungen ist immer jemand auch dabei und schaut da auch hin. Auf der anderen Seite hat man ja auch 15 Jahre Zeit. Das Leben ist immer endlich. Man muss ja auch mal auch darüber hinaus planen, dass es nach dem Leben auch noch nach der Politik auch noch ein Leben gibt, dass man sich auch mental darauf vorbereitet. Und da ich ja sowieso schon 5 Jahre eigentlich gegen die ursprüngliche Familienplanung angehängt habe, ist das nicht so schwer für mich gewesen. Meine Frau freut sich und ich habe mich damit auch sehr, sehr schnell arrangieren können. Letzte Frage in dem Kontext irgendwie. Was ist die größte Umstellung? Was vermissen Sie am meisten und was genießen Sie am meisten? Am meisten genieße ich, dass ich jetzt auf 7 bis 8 Stunden Schlaf komme. Das ist das, was den Politikern insgesamt fehlt. Manchmal werden sie vieles dadurch wird auch nicht besonders ausgeschlafen, muss ja, man sagen, wenn man es manchmal so hört. Das führt dann auch zur Dünnhäutigkeit, aber eben auch zur physischen und dann auch psychischen Belastung. Das ist auf jeden Fall wohltuend. Man nimmt dadurch auch die Morgennachrichten, die auf einen einprasseln, sagen wir mal, mit einer gewissen Ruhe und etwas ruhigeren Verfassung auch wahr. Auf der anderen Seite, wie gesagt, noch sind die Kalender relativ voll von Monat zu Monat. Das operative Geschäft ist weg. Das heißt also, man guckt nicht mehr, ist irgendwo eine Katastrophe passiert, kommt eine Flut oder ist irgendwo ein Unfall passiert. Ja. Und jetzt mal ganz hart rein, wie oft schauen Sie auf diese Umfragen und denken sich, boah, was passiert da eigentlich? Und zweiter Gedanke, Gott sei Dank habe ich damit nichts mehr zu tun. Ich habe damit noch sehr viel zu tun, weil ich ja letztendlich auch im politischen Geschäft mit meinen Freundinnen und Freunden so unterwegs bin, aber auch mit der nach wie vor für mich ja existenten Koalition, der ich auch angehöre als Abgeordneter, dass wir versuchen, diese Koalition auch fortzusetzen und Umfragen hin oder her. Ich habe so viele Umfragen, auch bezüglich der eigenen Wahlkämpfe erlebt, dass ich da eine gewisse Gelassenheit mitbringe. Es sind immer Botschaften, die abgesendet werden. Wir haben eine Europawahl gehabt, wir haben eine Bundestagswahl gehabt. Das waren Signale in diese Richtung. Und für die Landtagswahl werden wir eigene Signale senden, aber auf der anderen Seite eben auch eine neue Entscheidungsfindung erzeugen. Gab bei der Amtsübergabe, glaube ich, haben Sie ein schönes T-Shirt geschenkt bekommen. Ne? Vielleicht können wir das einmal zeigen hier. AC/DC, was hat es damit auf sich? Ja gut, ich habe mehrere Konzerte von denen erlebt. Das war immer auch eine Band, die ich sehr, sehr mochte. Wir haben Gott sei Dank eine tolle Band, Black Rosie. Das ist eine Coverband von AC/DC aus Frauen bestehend, die zur Hälfte aus Sachsen-Anhalt kommen. Da bin ich regelmäßig beim Konzert und ich freue mich, dass ich auch die zukünftigen Konzerte jetzt noch freier besuchen kann. Also ich kann jeden nur einladen auf dem Stadtfest in Magdeburg im Sommer werden sie wieder auftreten. Aber Hell's Bells? Ja. Was die Glocke geschlagen hat. Ja, das genau heißt, so ist das. T-Shirt von hoher Symbolik, würde ich mal sagen. Ne? Ja, das ist richtig. Und die Glocke hat für uns alle geschlagen. Das heißt, auf uns kommt es jetzt an, wie es mit dem Land weitergeht. So. Und hier haben wir vorhin diesen Halbsatz aus dem Landtag, den ich emotional hervorgebracht habe, dort gebracht. Da ist aber ein Komma gesetzt worden nach diesem Halbsatz mit dem Land. Wir schauen uns das gleich mal an. Das Sondern ist interessant. Ich habe dann gesagt, also Leute, und wir werden alles dafür tun, dass das nicht eintritt. Wir schauen uns das einmal kurz an. Es war ein Ausbruch, ein emotionaler Ausbruch. Sie wissen ja auch, das ist ein Teil dieser gemeinsamen Geschichte, die wir haben. Ihr dynamisches Temperament hat diese Sendung gelegentlich sehr belebt, muss man sagen. War nicht immer nur die helle Freude, aber meistens. Aber im Landtag, 12. Juni letzten Jahres, war es Ihnen ein Anliegen, mal ein paar Dinge klarzumachen. Und Sie wirkten selbst für Ihre Verhältnisse sehr emotional. Wir schauen mal kurz rein. Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dass diese hier sitzen und dieses Land regieren sollen, in dem ich seit 71 Jahren Bürger bin, dann kann ich nur sagen, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe. Aber diesen Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Diesen Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Dies ist mein Heimatland. Das werden Sie nicht verhunzen und verstimmen. Ich bin in diesem Land geboren und ich werde in diesem Land sterben. Und werde alles dafür tun, dass Sie nie an Regierungsverantwortung kommen. Herr Präsident. Wow. So ist es. Geht um alles. Geht um alles. Es geht um dieses Land, unsere Demokratie oder ein anderes Land. Was hat Sie damals so provoziert? Die Selbstsicherheit, dass dort Personen auftreten, als ob sie schon kurz vor der Regierungsübernahme sind und die Themen, die sie gesetzt haben, genau da auch teilweise angesetzt haben, wie 1932 schon mal im Freistaat Anhalt die Nationalsozialisten die Macht übernommen haben. Schließung des Bauhauses, kulturelle Substitution demokratischer Traditionen, Druck auf Opposition, die dann plötzlich Opposition wurde durch eine Wahl und letztendlich der Umbau eines Landes hin zu einem völkischen System, was dann 1933 für die, das gesamte Deutsche Reich in den Nationalsozialismus hineinkam. Und das sind Sachen, die man gerade auch als Bürger Sachsen-Anhalts, wo Anhalt Bestandteil ist, genau geschichtlich einzuordnen weiß und genau auch die Sprache kennt, mit denen dort aktuelle Anträge im Duktus dieser alten Tradition, dieser alten nationalsozialistischen Tradition sozusagen dort formuliert wurden. Mhm. Anne Hennig, wie haben Sie das damals wahrgenommen? Was war das für ein Moment? Sie meinen die Rede im Ja, dieser Moment. Naja, da sah man, dass zur Wahrheit gehört ja, dass Rainer Haseloff nicht nur gegen die AfD kämpft, sondern, und da werden Sie mir wahrscheinlich gar nicht widersprechen, Herr Haseloff, es ist auch ein Kampf gegen Teile der eigenen Partei, von denen nicht alle davon überzeugt sind, dass eine strenge Abgrenzung der AfD zur AfD der richtige Weg ist. Rainer Haseloff gehört zu denen, ich kenne mehrere CDU-Landesverbände, insbesondere in Ostdeutschland. Da sind viele kompliziert, aber keiner ist so kompliziert und so schwer zu führen wie der in Sachsen-Anhalt, weil es dort viele Stimmen gibt, die sagen, Leute, wenn die bei über 30% liegen, warum regieren wir nicht mit denen? Oder warum lassen wir uns nicht von denen tolerieren? Warum gehen wir nicht zum Beispiel jetzt in diesem Jahr in eine Art Minderheitsregierung und suchen uns Mehrheiten mit der AfD auf einem ganz kleinen Weg? Diese Stimmen gibt es, das weiß Rainer Haseloff. Und er hat sich dem immer entgegengestellt. Und das, was er jetzt noch tun kann, ist zu versuchen, dass seine Stimme weiterhin Gewicht hat. Und das sah man damals im Landtag. Und das wird man wahrscheinlich im Wahlkampf auch noch ein paar Mal sehen. Welche Szenarien sind denn da eigentlich denkbar? Also wenn wir über Sachsen-Anhalt sprechen, und wir reden häufig in der Sendung über diese anstehende Landtagswahl im Herbst in Sachsen-Anhalt, dann hat man häufig das Gefühl, das könnte etwas werden, was zu einem Wendepunkt wird in der ganzen Geschichte. Weil der AfD-Kandidat Ulrich Siegmund dort tatsächlich eigentlich kurz davor ist, die absolute Mehrheit zu erobern. Welche Szenarien sind denn da denkbar, Frau Hennig? Also wäre es beispielsweise denkbar, wenn Sie sagen, da gibt es CDU-Leute, und etwas Ähnliches hat auch Ulrike Herrmann im Vorgespräch gesagt, da gibt es CDUler, die können sich das absolut vorstellen, mit der AfD notfalls auch gemeinsame Sache zu machen. Was, wenn die einfach überlaufen? Kommt ein bisschen an, in welcher Konstellation. Wenn sie einfach überlaufen, gut, dann ist die Sache klar. Die CDU, ist das denkbar? Das weiß ich nicht, ob es denkbar ist. Aber wenn vier Stimmen fehlen, es geht nur um ein paar Leute. Ja. Vier Stimmen zur absoluten Mehrheit. Ich muss jetzt mal sagen, in dem Szenario, bei dieser Umfrage, wenn es dabei bleibt, gibt es für die demokratischen Parteien keine Mehrheit mehr. Weil dann BSW und AfD hätten genauso viele Stimmen wie Linke, CDU und SPD zusammen. Jede Gruppe hätte 45% und dazwischen wären dann noch Kleinparteien, Grüne, FDP und so, deren Stimmen ja verteilt würden. Das heißt, man hat in Sachsen-Anhalt schon jetzt eine Situation, wo es nicht möglich ist, mit den demokratischen Parteien eine Mehrheit zu bilden. Und die CDU hat ja sowieso Schwierigkeiten mit der Linkspartei. Und das ist auch ganz wichtig. Sarah Wagenknecht hat jetzt kürzlich einen Text veröffentlicht in der Allgemeinen Ostdeutschen. Da hat sie klargemacht, dass sie eigentlich mit der AfD koalieren will. Sie hat nämlich klargemacht, sie macht keine Koalition mit den sogenannten Brandmauerparteien. Und sie hat sich der AfD wirklich angedient. Und wenn das kommt, AfD und BSW zusammen, dann hat man da sozusagen genauso viele Stimmen wie der demokratische Block. Und dann muss nur ein einziger CDU wechseln und man hat schon die Mehrheit. So, das heißt, das wird richtig, richtig eng. Und dann gibt es noch ein zweites Problem. Mhm. Die Ministerpräsidenten werden ja in geheimer Wahl gewählt. Mhm. Das heißt, es muss gar keiner offiziell übertreten, sondern er stimmt einfach nicht mit. Mhm. Und dann fehlt auch die Mehrheit. Das heißt, das wird richtig, also das heißt, wenn das noch was werden soll, dann muss die CDU und natürlich auch die SPD, aber vor allem die CDU, die müssen jetzt richtig mobilisieren. Nun muss man allerdings auch sagen, ich habe schon viele Umfragen gesehen, die mit dem Wahlergebnis wirklich wenig zu tun hatten. Das weiß auch Rainer Haseloff 3 Tage vor der Wahl. Ich erinnere. Aber wir müssen natürlich jetzt auf Basis dessen sprechen. Und es ist jetzt nicht so, dass das eine Momentaufnahme ist. Ne? Nein. So ähnlich fast zementiert hören wir das schon die ganze Zeit. Und der Kandidat, von dem es in der CDU immer heißt, der ist sozusagen die fleischgewordene Brandmauer. Der sitzt heute hier, der tritt aber nicht mehr an. Gut, jetzt muss man sehen, dass wir ja auch letztendlich diese das gesamte Szenario, was wir in den letzten Wochen und Monaten entwickelt haben, genau darauf setzen, dass wir wissen, Menschen vertrauen Personen in komplexen Situationen, wo sie glauben, dass das System möglicherweise an der Problemlösefähigkeit des Tages sozusagen scheitern kann. Was meine ich damit? Sven Schulze ist mein Nachfolger. Ich habe ihn vorgeschlagen. Er ist gut gewählt worden, hat auch die eigenen Leute bei der Nominierung, auch als Landesvorsitzender bei der Bestätigung und auch dann im Landtag bei der Ministerpräsidentenwahl gut hinter sich gebracht und die Koalition steht. Und das Ziel war, dass diese Koalition erfolgreich nachweist, dass wir dieses Land gut regiert haben. In den ganzen Umfragen ist ja auch mal befragt worden, wie zufrieden sind Sie mit der Landesregierung. Und der Zufriedenheitsgrad liegt deutlich über dem der Bundesregierung. Und man weiß schon zu unterschätzen, wo man, also einzuschätzen, gut, wo man letztendlich das Signal hinsetzt. Bin mir nicht sicher, ob das die richtig gute Referenz ja, das ist richtig. Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Lande keine absolute Mehrheit, das muss man erst mal sagen, für die AfD hinzubekommen ist, für die AfD. Weil wir, wie gesagt, hart arbeiten werden, weil wir weiterhin mobilisieren werden und weil wir auch ein Angebot haben, was da heißt, da gibt es eine Routine, die durchaus auch nachgewiesen hat über die vielen Jahre, dass es dieses Land vernünftig entsprechend auch im Kontext aller Bundesländer gegeben hat und wir unterwegs waren. Und wie gesagt, die letzte Umfrage 21 war nicht ähnlich, aber zumindest in der gleichen Situation. Und das Spiegelbild am Wahltag war völlig was anderes. Ja, 20 zu 37,1. So, nun wäre das schön, wenn das wieder eintritt. Aber wie gesagt, wir sollten jetzt auch nicht zu sehr spekulieren und auch nicht so tun, als ob Sachsen-Anhalt nur eine Singularität darstellt. Wir haben 14 Tage später Mecklenburg-Vorpommern-Wahl. Da ist der Abstand zwischen der AfD und der regierenden SPD noch größer als bei uns. Das heißt, wir müssen erst mal fragen, welche Botschaften brauchen wir denn generell? Vorhin ist das ja schon mal angetippt worden, dass wir in globalen Herausforderungen sind, die wir also auf der Länderebene gar nicht bewältigen können. Was müssen für Signale kommen, dass diese Demokratie überhaupt Lösungen auch für Transformationsregionen wie die neuen Bundesländer aufweist? In diese Frage würde ich gerne gleich mal wirklich intensiver, weil hier exzellente Kombattanten sozusagen sitzen, einsteigen. Es ist wirklich spannend. Mal genauer drauf geguckt, was ist eigentlich schiefgelaufen? Die Frage, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass es so weit kommen konnte als etablierte Parteien? Nochmal die Frage, fallen Ihnen Leute ein aus Ihrer Partei, von denen Sie sagen würden, wenn es darauf ankommt, der würde möglicherweise wackeln, der oder die? Ich würde das nicht auf Personen runterbrechen. Ja, aber um Zahlen. Ja, es geht um Zahlen, das ist richtig. In dem Moment, wo wir unser Wahlziel erreichen, dass wir versuchen, auch stärkste politische Kraft zu werden. Und die Chance haben wir ja durchaus. Und unabhängig davon, dass es auch immer auch Koalitionsbildungsmöglichkeiten gibt, geht es im Ersten darum zu verhindern, dass aus diesem, meinem Heimatland, wenn man das so sagen darf, ein völlig anderes System entwickelt wird. So, und das muss verhindert werden. Und da will ich jetzt gar nicht im Detail spekulieren, was dort nach der Wahl bei einer Ministerpräsidentenwahl in einer geheimen Wahl hin und her bewegt werden könnte. Wir sehen in Deutschland Bewegung in allen Bereichen. Wir wissen noch nicht, wie in Baden-Württemberg die nächste Wahl aussieht, ob es überhaupt eine Regierung gibt oder jetzt reden schon welche von Neuwahlen und all den Thomas Schobel, Geschichten. Vorgestern bei uns hier. Wir sehen, dass vieles im Wanken ist. Die entscheidenden Punkte, die derzeit diese Umfrageergebnisse bedingen, sind die wirtschaftliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Migrationsfrage. Beide Sachen sind auf der Landesebene allein, teilweise auch nur andeutungsweise, entscheidbar, sondern wenn hier nicht der Bund auch begreift, dass es hier auch klare Signale geben muss, dass man zumindest verstanden hat, warum nicht nur eine Mitte-Rechts-Mehrheit in ganz Deutschland vorhanden ist. Ich will es mal auch so bezeichnen. Und dass bestimmte Themen schlicht und einfach dazu führen, dass es selbst auch im reichsten Land der Welt, jetzt mal Baden-Württemberg genannt, Direktmandate der AfD gibt. Da muss man doch wissen, dass logischerweise in wirtschaftlich schwierigeren Gebieten das nicht anders sein kann als in Baden-Württemberg oder bei der Kommunalwahl in Bayern, wo die AfD sich verdoppelt hat. Nun sind die nicht vor der absoluten Mehrheit. Aber wir sehen doch, dass bundesweit, auch im europäischen Kontext, schlicht und einfach ein Riesenhandlungsbedarf ist, wo wir momentan keine Lösung haben. Entwicklungen zu verhindern, wie sie in ganz Westeuropa derzeit vorzufinden sind. Entschuldigung, Frau Helmer, ganz kurz die Nachfrage. Also das heißt, für das, was wir da alles gerade sehen, ist ausschließlich der Bund verantwortlich? Nein, wir sind immer ein System. Wenn die CDU zur Wahl steht, dann schaut man auch genau, wer ist in dieser Kette bis hin auf die Bundesebene oder die Europavertreter schlicht und einfach für uns unterwegs. So, und wir haben sicherlich gute Ansätze jetzt schon in dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung in Arbeit, aber wir haben noch längst nicht die Effekte oder zumindest die Signale ausgesendet, dass es schnell genug geht und dass es wirkungsvoll und ausreichend wirkt. Und demzufolge ist es klar, dass wir hier nur mit dem Bund gemeinsam auch diese Probleme lösen können. Wir haben noch mehrere Wahlen, nicht bloß in Sachsen-Anhalt. Okay, also, ich wollte nur sagen, dass wenn man die Umfrage sich noch mal anguckt, man da etwas sieht, was strukturell neu ist. Nämlich die FDP und die Grünen und auch eigentlich die SPD sind schon faktisch zerstört. Die SPD muss unbedingt im Landtag bleiben. Die darf nicht unter 5% kommen, sonst hat die CDU keinen Koalitionspartner mehr. Und bei der FDP und bei den Grünen, die sind so gering, da kann man keine Stimmen mehr absaugen. Das heißt, der Trick, den jetzt Cem Özdemir angewandt hat gegen Hagel in Baden-Württemberg, dass man da so ein Kopf-an-Kopf-Rennen inszeniert und dann gehen die Leute aus der SPD, bei von den Grünen und so hin. Darf ich es noch mal präzisieren? Ja. Ich meine, am Ende, das, was Sie gerade ansprechen, würde bedeuten, dass sozusagen von den Parteien, wie wir sie kennen, verbleibt die CDU? Als die einzige. Und, das ist und dann hast du einen Landtag bestehend aus CDU, AfD, BSW und dann noch ein bisschen die SPD. Die Linke sind ja auch noch dran. So. Und die Linke. Ja, genau, stimmt. Und, aber das die Linke als das BSW, muss man mal sagen. Ja, nee, das BSW wird drinbleiben, weil die machen ja jetzt eine Zweitstimmenkampagne bei der AfD. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Der Punkt ist aber, wenn man jetzt hier sozusagen als CDU noch irgendwie versucht, demokratische Mehrheiten zu mobilisieren, dann geht das nicht mehr, indem man bei anderen demokratischen Parteien Stimmen absaugt, weil die haben gar keine Stimmen mehr, sondern man muss an die Nichtwähler ran. Also man muss irgendwie erreichen, im Augenblick bei der letzten Landtagswahl gab es eine Wahlbeteiligung von 60%. Und man muss irgendwie es schaffen als CDU, dass diese Wahlbeteiligung steigt und dass die Leute dann möglichst bei einem selber den Stimmzettel abgeben. Das ist ein schwieriges Feld, weil das muss klar sein. Eine starke Wahlbeteiligung kann auch genau das Gegenteil bedeuten. Die AfDler sind ja schon alle mobilisiert. Von 2011 zu 2016 auch eine Wahlbeteiligungskampagne gefahren mit dem Ergebnis, dass die AfD bei 24,9% oder so gelegen hat. Also 5% mehr, als wir sie jetzt im Landtag haben. Also die Frage ist immer, wo gehen Nichtwähler hin? Mhm. Und das ist sowieso das nicht zu beantworten. Chance, Demokratie muss möglichst eine hohe Wahlbeteiligung auch haben. Ja. Die Frage ist letztendlich, wie setzt sich diese bisherige AfD Wählerschaft, die jetzt bei den Umfragen abgefragt wurde, aber ja auch bei der Europa- und bei der Bundestagswahl auch wirklich so gewählt hat mit 38% AfD. Wie setzt sie sich zusammen und wie sie bezogen auf eine Person, Sven Schulze, Ministerpräsident, mit Routine für ein Land sozusagen in unsere Richtung aktivierbar, so wie es mir auch 2021 gelungen ist, von 29% zu 29% auf 37,1% zu 21%. Ja. Und das halte ich zumindest auch grundsätzlich für möglich. Darf ich würde gerne wirklich einmal einsteigen in einige Themen. Wirtschaft, Brandmauer, all diese Dinge, Umgang mit Linkspartei. Es gibt vieles, was man in dem Zusammenhang einmal vertiefen muss. Ich würde aber gerne vorher noch mal sozusagen das Personalangebot klären, Frau Hennig. War dieser Übergang zu spät? Diese Übergabe von Rainer Haselhoff an seinen Nachfolger, an Sven Schulze? Der Übergang war sehr spät. War er zu spät? Das werden wir am Wahlabend wissen. Aus meiner Sicht war er spät und ich habe dafür aus der CDU immer zwei Gründe gehört. Der eine Grund ist, dass, meine ich, Rainer Haseloff selber nicht ganz sicher war, ob er nicht doch noch mal antreten will. Und der andere Grund war, dass man gefürchtet hat, Sven Schulze würde keine Mehrheit im Landtag bekommen. Jeder, der Ministerpräsident werden will, muss ja vom Landtag erstmal gewählt werden. Jetzt ist er gewählt und ich finde, wir sollten jetzt diese Wahl auch nicht abschreiben oder so tun, als komme sie genauso, wie es dieses Diagramm da zeigt. Aber ich finde schon, man muss mal mit nüchternem Blick versuchen zu analysieren, was da passiert. Ja, genau. Ich will einen Punkt machen. Wir wissen, welche Wahlkämpfe erfolgreich sind oder wie es anderswo funktioniert hat. Man hat dann zwei Wege als relativ unbekannter Kandidat, wie Sven Schulze es ist. Entweder man macht die Tingeltour durchs Land und besucht jedes Dorf zweimal. Die Linke macht nicht umsonst einen Haustürwahlkampf. Viele Leute lesen nicht mehr unbedingt die Regionalzeitung, hören nicht mehr unbedingt Öffentlich-Rechtliche. Man muss plakatieren, man muss in die Fläche, man muss fleißig sein. Das ist der eine Weg. Oder der zweite Weg. Das ist der Michael Kretschmer Weg, ne? Das ist der Michael Kretschmer Weg. Oder der zweite Weg, man geht die Abkürzung über Medien, indem man knackige Interviews gibt, indem man immer mal wieder öffentlich auffällt. Wir kennen alle diese Ministerpräsidenten, Markus Söder, Daniel Günther. Sie haben alle unterschiedliche Aussagen, aber sie leben auch von ihrer Medienpersönlichkeit. Und was so mich besorgt, ist, dass Sven Schulze derzeit beides noch nicht richtig macht. Und der also weder die knackigen Interviews, die millionenfach geklickt und verwertet werden, und auch nicht den mühsamen Weg über die Haustür. Noch den mühsamen Weg über die Haustür. Das kann alles noch kommen. Nur es werden nicht 6 oder 8 Wochen reichen. Und was dazu kommt, ist, in der CDU gibt es eine Riesenangst vor Fehlern mittlerweile. Das hat auch ein bisschen was mit dem Wahlkampf in Baden-Württemberg zu tun. Wir wissen alle, dass das Rehaugen-Video von Manuel Hagel ihm den Wahlkampf versaut hat. Und alle haben solche Angst vor Fehlern, dass sie sich natürlich auch überlegen, will ich diesen öffentlichen Auftritt, gehe ich in diese Bürgerversammlung, womit gefilmt wird. Und das ist schwierig. Aber können Sie mir mal sagen, Frau Hennig, Sie beobachten das alles so lange, und auch Frau Herrmann, wie kann denn so etwas einer Machtmaschine wie der CDU eigentlich passieren? Dieses dumme Video, meinen Sie? Ja, das Video ist ja ihm passiert, aber die Frage, dass man das nicht auf dem Radar hat, dass man nicht versteht, das könnte ein Problem werden. Wirklich gestaunt, als Thomas Strobel dieser Tage sagte, hier bei uns im Gespräch, wir kannten das natürlich, wir wussten, dass es das gibt. Ja. Und man hat es nicht für möglich gehalten, dass so etwas in einem Land wie der Bund... Nein, ich kannte es natürlich nicht, das ist viel zu weit weg. Keiner konnte sich vorstellen, dass so etwas in der Bundesrepublik Deutschland, der stärksten Volkswirtschaft der Europäischen Union, überhaupt bezüglich auch des Faktes, um den es da ging, in irgendeiner Weise eine Rolle spielen. Sie sagen, es geht um die großen Themen und das ist sozusagen... Es geht um Politik. Politik-Boulevard. Es ist Krieg auf dieser Welt. Ja, an verschiedenen Stellen. Wir haben Krise, wir haben Unsicherheiten. Die Leute wollen von uns Probleme haben. Und da kommt so ein Ding und soll sozusagen dort eine Wahl so rum oder so rumdrehen mit allem Drum und Dran. Ich will aber mal mit einem Mythos kurz aufhören. Beziehungsweise auch diesem beenden helfen. Der Koalitionsvertrag Sachsen-Anhalts hatte einen vorzeitigen Wechsel bewusst ausgeschlossen, weil mein Name im Koalitionsvertrag stand. Ich weiß. Mhm. Und als feststand, Sven Schulze soll mein Nachfolger werden. Und er ist nominiert worden. Und er ist als Landesvorsitzender bestätigt worden. Mhm. Ist der nächste Schritt mit den Koalitionspartnern besprochen worden, ob wir den Koalitionsvertrag sozusagen in Gänze erfüllen oder ob wir ihn in dieser konkreten Position, in der Situation, in der wir sind, ändern. Und wir haben es hinbekommen, gemeinsam durch eine wirklich hervorragende Leistung, diesen Wechsel schnell und effektiv so hinzubekommen, dass er die Chance hat, hier sich entsprechend auch zu positionieren. Und er macht das sehr, sehr gut. Er ist in der Fläche. Das kann man sozusagen in einem anderen Bundesland möglicherweise gar nicht so sehen. Wir sind gemeinsam alle unterwegs. Wir machen Wahlkampf und wir werden dieses Land für uns versuchen, auch in der Mitte auch zu halten und damit also auch die Demokratie auch zu stabilisieren. Ich werde die rehbraunen Augen nicht vergessen, will aber, wir müssen da gleich nochmal drüber reden, weil da gerade energisch sozusagen mit Gesten interveniert wurde. Ich würde aber gerne nochmal an dem Punkt fragen, Herr Haseloff, es hätte doch eine sehr viel elegantere Möglichkeit des Übergangs gegeben. Was ist dran an dem Gerücht, das ich immer wieder höre, dass Sie eigentlich als Wirtschaftsminister im Kabinett Merz vorgesehen waren? Es gab damals sicherlich eine Überlegung, auch in den ostdeutschen CDU-Kreisen, in welcher Form man, sagen wir mal, die neuen Bundesländer in einem Kabinett wiederfinden wollte. Das ist doch Ihr Lebensthema. Sichtbarkeit, Hörbarkeit Ostdeutscher. Und dann jemand wie Sie, der auch schon mal Wirtschaftsminister war. Ich will mich dazu nicht weiter äußern. Überlegungen gab es dazu. Und die Entscheidung hat der Bundeskanzler getroffen. Sie waren bereit? Und demzufolge ist das jetzt auch die Faktenlage. Und dieses Kabinett muss jetzt erfolgreich arbeiten, damit es auch für uns was bringt. Wir beide kennen uns ja ein bisschen, Herr Haseloff. Nur mit der Bitte um ganz kurze und ehrliche Antwort. Sie hätten es gemacht? Ich war zumindest grundsätzlich bereit, darüber nachzudenken, wenn ich diesen Vorschlag bekommen hätte. Das kann ich so sagen. unabhängig davon, dass ein Kanzler wissen muss, wie sein Team auszusehen hat. Und dass es einen besonderen Bedarf in Ostdeutschland gibt, sagen wir mal, die Bundesrepublik Deutschland in einem Kabinett auch repräsentiert zu sehen. Das ist mit Katharina Reiche, ja, zumal sie auch eine sehr, sehr resolute und ordnungspolitisch klare Position dort wahrnimmt, okay, auch ihm gelungen. Mhm. Und darüber hinaus ist das vielleicht mal eine Möglichkeit, wie Sie mit dem Kanzler auch hier eine Runde schön, wie Sie können. Das umschreiben. War Ihre Frau auch bereit, Sie als Wirtschaftsminister arbeiten zu lassen? Meine Frau weiß, sie ist auch hochpolitisch, meine Frau weiß, wenn es darum geht, dass man etwas für die eigene Linie sozusagen und für die eigenen Ziele auch erreichen kann, dass sie sicherlich nicht im Wege gestanden hätte. Das heißt, Sie hatten das innerfamiliär schon geklärt? Nein, meine Frau hat im Prinzip im Nachhinein, nachdem das Kabinett feststellt, aus Zeitungen erfahren und war bitterböse mit mir, dass solche Diskussionen überhaupt nicht geführt werden konnten. Und die waren auch nicht führbar, weil ich bin auch nicht Landesvorsitzender der CDU in Sachsen-Anhalt, sondern da haben sich Personen auch abgestimmt, die sicherlich dort das Überlegungen heißt, eingebracht haben. Wir wollen das auch nicht weiter vertiefen, weil das ist, wie gesagt, kalter Kaffee. Ich sage nur, das so ist... So ganz kalt ist der Kaffee ja, nicht, doch, finde ich. Ist schon das wäre doch, wär doch ein wahnsinnig eleganter Übergang gewesen. Sie hätten sagen können, Freunde, jetzt ruft hier eine höhere Aufgabe. Mein Kanzler braucht mich jetzt in Berlin. Ihr versteht wäre das. Zumindest, Schulze, übernehmen Sie. Das wäre dann zumindest für die Einhaltung des Koalitionsvertrages, der mal geschlossen wurde 2021, ein einfacher Prozedere gewesen. Aber ich bin froh, dass es uns, Sven Schulze, mit den Koalitionären der FDP und der SPD gelungen ist, dieses so gut hinzukriegen, weil es normalerweise 21 ausgeschlossen wurde. Und wir haben es trotzdem gemeinsam, weil wir gemeinsam siegen wollen, auch hinbekommen. Das heißt, Friedrich Merz wollte das nicht? Das kann ich nicht sagen, was alles da eine Rolle gespielt hat. Das hat er wie hat er ihn denn abgesagt? Gar nicht. War ja auch nicht im Spiel. Das stimmt nicht. Stand ja sozusagen, standen Spekulationen in der Zeitung und das war's. Ich wollte gerade sagen, natürlich waren Sie im Spiel. Ich weiß es nicht, was sozusagen die Entscheidung nachher gegeben hat. Der Kanzler muss sehen, dass er ein vernünftiges Kabinett hinbekommt. Hätten Sie es gerne erklärt bekommen, warum Sie es nicht werden? Nein, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht, weil ich habe jetzt dafür zu sorgen, dass mein Wahlkampf erfolgreich ist im Wahlkreis und dass unsere Partei und Sven Schulze siegt und Sven Schulze Ministerpräsident bleibt. Und der hat eine sehr, sehr gute Chance und ich werde ihn bis zum Letzten unterstützen. Ich kenne ja ein bisschen Ihr Temperament. Sie sind angefressen. Nein, ich bin überhaupt nicht angefressen. Doch. Weil diese Diskussion nutzt uns jetzt allen überhaupt nichts. Nein, aber es war eine Chance. Es war eine echte Chance. Und vielleicht schaut man da immer mal drauf zurück und sagt, hätten wir das so gemacht, hätte ich nicht wortbrüchig werden müssen. Hätte zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Schulze hätte die Möglichkeit gehabt, über einen längeren Zeitraum bekannt zu werden. Ehrlich gesagt, drei Fliegen mit einer Klappe. Ich hätte Ostdeutschland als Stimme in diesem Kabinett wirtschaftspolitisch deutlich hörbar und sichtbar machen können. Also, ich sag mal, alles ich wäre angefressen gewesen. Alles Schnee von gestern, weil wir sind in einem guten Lauf. Warten Sie mal ab, wie wir das am 6. September präsentieren können. Okay, Frau Hennig, sagen Sie mal. Naja, was hören Sie denn da? Sie sind ja jemand, der da ganz nah dran ist. Ja, also da haben die Ministerpräsidenten des Ostens damals auch keinen Hehl groß draus gemacht. Die haben sich überlegt, welche relevante ostdeutsche Figur könnten wir in dieses Kabinett schicken. Es wird Identitätspolitik gemacht, nicht nur auf linker politischer Seite. Das machen auch CDU-Politiker, wenn es darum geht, bestimmte Gruppen zu repräsentieren. Die Bayern wollen einen Bayern im Kabinett und die Ostdeutschen wollten einen Ostdeutschen im Kabinett. Sie hatten sich Rainer Haseloff überlegt, aus den Gründen, die sie eben schon ausgeführt haben. Ja, oder? Das ist doch sehr naheliegend. Es wäre ein eleganter Weg gewesen, zu einem Führungswechsel in Sachsen-Anhalt zu kommen. Und ich meine, auch Rainer Haseloff hätte sich gefreut, weil er ja auch aus der Wirtschaftspolitik kommt. Sie waren mal Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt, hätte sich das zugetraut, hätte das auch gemacht. Am Ende hat sich Friedrich Merz anders entschieden. Warum genau, darüber kann ich jetzt auch nur spekulieren. Es gibt ja noch andere Quoten zu beachten, zum Beispiel eine Frauenquote. Es ist eine ostdeutsche Frau geworden, die aber viel weniger als ostdeutsche identifiziert wird, als es jetzt bei Rainer Haseloff der Fall ist. Die auch weitestgehend unbekannt war zu dem Zeitpunkt und so weiter. Ist es diese Logik, die dem System immer mehr zum Verhängnis wird? vielleicht erwarten wir auch zu viel im Nachhinein, dass Gesellschaftspolitik wie ein Schachspiel läuft. Ja, bestimmte Sachen werden sich vielleicht positiv auflösen. Vielleicht war es genau, sozusagen, genau richtig so, wie wir es gemacht haben und fokussiert letztendlich auch auf das eigentliche Problem. Dieses Problem besteht darin, dass wir keine Fehler machen, dass wir alles richtig machen. Ja, und da spielt die Zeit übrigens gar keine Rolle. Manchmal ist die Zeit sogar, sagen wir mal, kontraproduktiv, wenn es darum geht, dass mit Monaten auch Fehlerquoten anwachsen können. Wir haben es ja gerade gesehen, wie brutal das dann ausgenutzt wird. Wir werden diese Fehler nicht machen. Sven Schulze ist ein professioneller Mann. Der war in Europa, er war, wie gesagt, mein Minister. Yeah, okay. Und alles war ja auch schon hier so gewesen mit allem drum und dran. Lassen Sie uns unsere Linie ziehen. Mhm. Die Punkte, die diese Umfrage, die wir vorhin gesehen haben, in eine andere Richtung schieben, die sind zu großen Teilen jetzt in Brüssel und in, vor allen Dingen in Berlin verankert. Und wenn man uns helfen will, ja, und wir machen, wie gesagt, unseren Teil dabei, wenn man uns helfen will, dann muss diese Bundesregierung die Reformen so angehen, wie sie sich vorgenommen hat und nicht monatelang über bestimmte Themen diskutieren, wo die Leute bloß noch die Hände über den Kopf schlagen, weil sie die Details so und so nicht mehr nachvollziehen können und einfach eine problemlöseorientierte Regierung erwarten. Okay, dann lag ich da eben von doch richtig. Sie sind angefressen, Sie sind maßlos enttäuscht. Vielleicht ist das die bessere Formulierung. Ja, natürlich, wenn man über Ihren Bundeskanzler Friedrich Ampeltief der Bundesregierung, die uns ja letztendlich auch in der Europawahl und in der Bundestagswahl im Osten sozusagen unwahrscheinlich viel Stimmen gekostet hat und die AfD nach vorne gebracht hat, in allen Bundesländern. Das spielt gar nicht sozusagen der Sonderfall mit den Personen in Sachsen-Anhalt eine Rolle. Gucken Sie sich ganz den ganzen Osten an, aber eben auch Teile des Westens. So, und dann hast du hoffnungsvoll sozusagen einen Start einer Regierung, die daraus gelernt haben will. Und sie ist in den Umfragen bzw. in der Akzeptanz auf einem Niveau mindestens der Ampel, wenn nicht noch darunter. Darunter. Und zwar deutlich. Dann ist das natürlich der Punkt. Friedrich Merz alles ist in den Umfragen. Ich gucke dann immer ganz nach unten und denke, okay, wann kommt, wir haben doch einen Kanzler. Und dann sehe ich, der taucht auf und zwar ganz kurz vor Jens Spahn. Ja, das sind zwei Top-Leute aus Ihrer Partei. Das ist richtig. Und die haben ja auch nicht grundsätzlich was falsch gemacht. Trotzdem ist es uns nicht gelungen, sozusagen nach der Ampel einen Aufschwung auch stimmungsmäßig so hinzubekommen, dass wir nicht auch in Teilen dafür abgestraft werden, dass man uns generell in der Mitte nicht mehr ausreichend viel zutraut. So, und da war ja Baden-Württemberg, eigentlich klar, das holen wir locker nach Hause. Es sollte planmäßig laufen. Dann sollte Rheinland-Pfalz planmäßig laufen. Jetzt droht die Gefahr, dass beides katastrophal in die Binsen geht. Nochmal zu den rehbraunen Augen. Würden Sie sagen, das war eine miese Kampagne, das gehört sich nicht, so ein altes Video so hochzuziehen? Das gehört sich nicht und ich erwarte eigentlich in dieser Gesellschaft auch, was die Gesamtdiskussion anbelangt, einschließlich auch der Medienreflexion und so weiter und so fort, dass man in der Lage ist, die Prioritäten richtig zu setzen. Ist das, ich sag mal wirklich dieses harte Wort, kriegsentscheidend? Oder ist das sozusagen eine perfide Art, jemanden aus dem Rennen zu schießen, obwohl man genau weiß, dass man eigentlich in der gemeinsamen Fortsetzung der Koalition nur die Zukunft dieses Landes positiv gestalten kann. Dieses Landes, was wahrscheinlich die größten Wirtschaftsverluste in den nächsten Jahren hinnehmen muss, weil sie die Leitbranche in sich enthält, die schlicht und einfach im Trudeln ist. Und wenn wir uns die Automotivbranche insgesamt in Deutschland angucken, dann wissen wir, wo die eigentlichen Probleme sind. Ja. Und die liegen nicht in der Überlegung, ob jemand rehbraune Augen hat, sondern dass wir die Probleme lösen, damit die Menschen nicht arbeitslos werden. Es geht auch nicht darum, rehbraune Augen zu haben, es geht darum, in der Art und Weise darüber zu reden. Ja, natürlich, das Thema überhaupt zu benutzen. Ja, und das muss ja im Prinzip auch mit dem Einvernehmen auch aller gewesen sein. Kann mir doch keiner erzählen, dass bei so einem professionellen Wahlkampf mit diesen Ressourcen, die die Westländer haben, wir haben 5.700 Mitglieder, das ist eine Ortsgruppe in Nordrhein-Westfalen, dass das sozusagen nicht wenigstens billigend in Kauf genommen wurde, um einen Vorteil zu haben. Das halte ich für moralisch verwerflich und das schadet unserer Demokratie. Und gerade im Osten, wo man sehr, sehr sensibel ist zu diesen Themen, Themen, wie sind die politischen Akteure auch moralisch unterwegs? Ist das verheerend in der Wirkung, wenn es darum geht, Vertrauen in die Autoritäten bzw. in die Funktionsträger der Politik insgesamt zu haben? Das heißt, Sie gehen davon aus, die Spitze wusste darüber natürlich Bescheid. Das kann ich im Detail nicht sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas nicht zumindest in irgendeiner Weise zur Kenntnis genommen gewesen war. So. Ja. Zwei Frauen sitzen hier, erst Ulrike Herrmann. Ja, ich meine, so wie Sie das darstellen, ist es so, dass wenn Hagel nicht Ministerpräsident wird, dann Baden-Württemberg untergeht. Das ist nicht. Das habe ich nicht gesagt, ich habe von der Wirtschaft gesprochen. Das ist nicht die Wahrnehmung der Baden-Württemberger, sondern Cem Özdemir wird da als sehr kompetenter Politiker wahrgenommen. 50% haben die Grünen gewählt wegen Cem Özdemir. Nee, genau, klang bei Ihnen jetzt gerade etwas anders. Da wollte ich noch mal deutlich sagen, Cem Özdemir wird von den Wählern als sehr kompetent wahrgenommen. Das war ja das Problem von Hagel. So, und jetzt zu diesem Video. Der Punkt ist, und das ist entscheidend, dieses Video ist echt. Es ist zwar 8 Jahre alt, aber die Wähler wussten, es ist 8 Jahre alt. Keiner hat ihnen erzählt, das hat er gestern gesagt. Trotzdem war für die Wähler klar, okay, ist zwar 8 Jahre alt, ist aber trotzdem interessant. Dann hat Hagel natürlich sich auch nicht wirklich dazu bekannt, sondern gesagt, ja, meine Frau hat damals auch schon gesagt, das sei doof. Aber er hat irgendwie die Relevanz des ganzen Themas nicht erkannt. Und ich glaube, das liegt daran, und deswegen ist da die CDU auch so getroffen worden, dass sie eben von den Wählern und vor allen Dingen von den Wählerinnen als Männerpartei wahrgenommen werden. Und zwar deswegen, weil auch nur 22,6% der Bundestagsabgeordneten Frauen sind bei der CDU. Und wenn es wichtig wird, Koalitionsverhandlungen oder so, sieht man Bilder, da sind nur Männer. Das heißt, man hat als Frau das Gefühl, dass man nicht repräsentiert wird von dieser Partei. Und wenn dann noch so ein Spruch kommt und dann nicht sofort gesagt wird, ja, das ist, da müssen wir auch was ändern und wir müssen auch mehr Frauen in Gremien und in, vor allen Dingen auch in den Parlamenten haben, dann kriegt die CDU ein Problem. Und ich glaube, dass man jetzt anders als Sie, Sie sagen ja, das ist ein Skandal, dass dieses Video überhaupt gezeigt wurde. Das ist kein Skandal, denn dieses Video gab es ja. Dass man darüber diskutiert hat, das ist nein, das lächerlich. Sind, nein, und ja. was Sie damit tun, ist, Sie akzeptieren nicht, was Wähler wichtig finden. Das ist aber natürlich ein Problem als Politiker, wenn man feststellt, ganz viele Wähler finden dieses Video aber wichtig, zu sagen, ihr irrt euch, das ist nicht wichtig. Sondern die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg haben erkannt, dass die CDU ein Macho-Problem hat. Und dazu trägt natürlich auch Merz sehr zentral bei. Und wenn die CDU auf Dauer Erfolg haben will, muss sie an diesem Macho-Problem arbeiten. Und da gibt es auch einen aktuellen Anlass für, weil nämlich gerade die Koalition im Bund ja versucht, etwas aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen. Da steht nämlich drin, dass man stärker für die Parität der Frauen in den Parlamenten sorgen will. Das scheitert aber gerade, dieses Einigungsprojekt, an wem, man ahnt es, an der CDU. Und da kann ich Ihnen nur von abraten. Also die CDU muss das Frauenthema ernst nehmen. Und das kann nicht so laufen wie jetzt in Ihrem Fall, dass man sagt, okay, wir brauchen hier noch irgendwie eine Frau und dann brauchen wir noch einen Ostdeutschen. Und dann mischen wir das am besten zusammen in der Figur von Katharina Reiche. Sondern es muss klar sein, Frauen sind gleichberechtigt beteiligt an der Macht, das heißt im Parlament und im Kabinett. Und solche Videos werden ernst genommen. Und wenn man die vorher sieht, wird er sich dazu schon verhalten. Ja gut, also das kann ich so nicht nachvollziehen. Okay. Dass wir ein Frauenproblem haben, das wissen wir selber. Weil aber wir selber darunter leiden, dass wir sozusagen zu wenig Mitglieder haben, die weiblich sind und die sich auch letztendlich einbringen. Und wir sind froh über jede, die sich engagiert. Meine Frau gehört übrigens dazu. Die ist seit vielen Jahren im Stadtrat. Und wir sind alle politisch unterwegs. Das ist auch in Ordnung so. Auf der anderen Seite hat das sozusagen mit dem, was wir hier im Detail besprechen, nach meinem Dafürhalten überhaupt nichts zu tun. Also wäre das Frauenproblem der CDU, dass wir zu wenig Mitglieder haben, die weiblich sind und in Funktionen haben, mit diesem Video und der Zielstellung, was ich mit diesem Video mache, in irgendeiner Weise in Verbindung bringt, der stellt wirklich in Frage, wie dieses politische System überhaupt noch, sagen wir mal, wahrgenommen werden soll. Also ich halte das sozusagen für konstruiert. Sie können diese Meinung haben, das ist, respektiere ich vollkommen. Ich habe sie auch. Natürlich müssen Sie auch, wenn Sie diese haben, und müssen Sie auch vertreten. Das ist ja das Mindeste, was ich sozusagen machen kann. Aber ich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang. Wir haben ein Problem. Aber in diesem Zusammenhang ist das sozusagen nicht so, jetzt bin ich in eine Klammer sehr zu gespannt auf die Einlassung von Frau Hennig dazu. Also, wie sehen Sie das? Ich finde, der Spruch von Manuel Hagel war wirklich schon daneben, fand ich. Andererseits gehört für mich zum ganzen Bild, dass wir in diesem Wahlkampf gesehen haben, das war echt eine Boulevardisierung der Öffentlichkeit. Also die Ausführlichkeit, mit der wir uns mit diesem Video beschäftigt haben, stand in keinem Verhältnis zur Relevanz. Und das war ja nicht das Einzige. Wir haben relativ lange gesprochen über den SPD-Kandidaten, der seinen Fahrer geschickt hat, um Pasteten zu kaufen in Frankreich. Gerade von der Tafel kam auch nicht gerade elegant, aber auch nicht das wichtigste Thema bei der Beurteilung von Politik. Und Cem Özdemir hat den Boulevard ganz gut bedient, indem er, ich erinnere dran, am Valentinstag seine Frau geheiratet hat, getraut von Boris Palmer. Also er weiß, wie man mit solchen leicht verstehbaren Sachen, die für jeden sofort verständlich sind, ohne dass man sich in die Niederungen von Landespolitik begeben muss, in der Öffentlichkeit irgendwie vorkommt. Und oft geht es auch einfach nur ums Vorkommen. Also diese Boulevardisierung der Öffentlichkeit, die treibt mich schon um. Was mich auch erschüttert hat, erschüttert ist zu viel, aber mich hat gewundert, dass die CDU eigentlich mal eine Machtmaschine war. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Wirklich gut darin, Wahlkämpfe zu führen, generalstabsmäßig. Und hier hatten wir es mit einer CDU zu tun, die lange vorn lag und die offensichtlich gedacht hat, einen möglichst zurückhaltenden Wahlkampf mit einem Kandidaten, der jung ist und möglichst keinen Fehler macht, wird man das Ding schon gewinnen. Das Problem nur ist, wenn man einen Kandidaten hat, der sozusagen ein unbeschriebenes Blatt ist, dieses Blatt kann dann einfach überschrieben werden. Mit auch so einem kleinen Skandal. Das, was die Leute heute mit Manuel Hagel verbinden, jenseits von Baden-Württemberg, ist Rehaugen. Das ist für ihn persönlich, stelle ich mir auch vor, wirklich schmerzhaft. Das ist auch peinlich. Also er tut mir auch ein bisschen leid. Aber andererseits... Peinlich, bitte. Wirklich, tut Ihnen leid? Naja, also, sorry. Wissen Sie, Nee. Wenn man wirklich sich bewirbt für die allererste Reihe. Ja. Und wenn man weiß, da läuft jetzt eine Kamera und man hat irgendwie eine Haltung zu bestimmten Dingen, muss man sich darüber im Klaren sein, dass irgendwann mal möglicherweise alles noch mal gegen dich verwendet wird. Also das er ist hat doch 2018 klar. einen dummen Spruch gemacht. Sie haben, glaube ich, auch schon mal dumme Sprüche in Ihrer Sendung gemacht. Das kommt schon vor. Nun bewerben Sie sich nicht. Ich bin erstens kein Politiker und ich weiß nicht. Also, nun bewerben Sie sich nicht um ein politisches Amt. Dennoch finde ich, das ist ja kein Unmensch oder keiner, von dem ich sagen würde, da sieht man es mal, was der für ein mieses Verhältnis zu Frauen hat. Es ist schon ein bisschen, also ich mir bleibe dabei, darum, es war Frau, nicht mir geht's nur darum, adäquat zur Relevanz des Problems. Ja, aber ich finde, wir sollten jetzt nicht irgendwie die Dinge vertauschen und so tun, als wäre sozusagen er das Opfer. Und, nein, das Opfer ist er natürlich nicht, aber es ist schon, es ist einfach sein Problem gewesen, dass die Leute mit ihm nichts verbunden haben. Dann läuft man Gefahr, dass Dinge mit einem verbunden werden, die einem nicht passen. So, das ist der gute Punkt. Und dass die CDU eben eine Männerpartei ist. Und das kam noch hinzu, würde ich sagen. Gut, wir haben eher das Problem, Frauen davon zu überzeugen, auf Listen zu gehen und sich genau in diese politische Kultur hineinzubewegen, die wir in Deutschland inzwischen vorfinden und geschaffen haben. Nee, aber wissen Sie, die Grünen und die Linkspartei, die haben über 50% Frauen, auch im Parlament, dank der Quote. Ich wäre ja dafür, dass die CDU auch eine Quote hat. Dann hätten Sie das Problem auch nicht mehr. Ja, dann würden auch Frauen kommen und sich bei Ihnen bewerben. Meine Frau sitzt draußen, dann sagen Sie immer, sie soll über eine Quote irgendwo mit reingehen. Die springt sie an. Lass uns das möglicherweise nicht weiter vertiefen. Ich würde gerne noch einmal mit Ihnen darüber reden, was eigentlich aus dieser Umfrage, die wir da vorhin immer wieder gesehen haben, ne, was aus dieser Grafik, was aus der möglicherweise entsteht. Die Frage Umgang mit der Linkspartei, die Frage Umgang mit der Brandmauer. Lass uns kurz mit der Linkspartei einmal anfangen, Herr Haseloff. Wir sind in einer völlig neuen politischen Landschaft. Und Sie sozusagen Schwierigkeiten haben, irgendwann Ihre Mehrheit zu finden. Wo wollen Sie die herkriegen, wenn Sie diesen Unvereinbarkeitsbeschluss beispielsweise mit der Linkspartei nicht irgendwann aufgeben? Also ich bin dann nicht mehr im Landtag. Und wir arbeiten darauf hin, dass wir diese Wahl gewinnen und dass wir überhaupt nicht in solche Diskussionen kommen, die, sagen wir mal, solche grundsätzlichen Überlegungen jetzt sozusagen aufrufen. Ich verstehe, dass Sie die Diskussion nicht wollen, aber ich möchte Sie gerne führen, weil Sie sehr viele Leute da draußen natürlich interessiert. Das mag sein. Und Sie sind ja auch keiner, der sich wegduckt. Deswegen, nein, ich ducke mich nicht weg, aber ich sage Ihnen, das erste Ziel, das und dem muss ich erstmal alles unterordnen, ist, dass die AfD nicht eine Regierungsverantwortung, keine absolute Mehrheit bekommt. So, und dann gucken wir uns die Fallgestaltung an. Es ist doch nichts Neues zu erwarten. Wir haben doch alle Fallgestaltungen da. Wir haben Brandenburg, wir haben Sachsen, wir haben Thüringen. Wir werden noch nach uns Mecklenburg-Vorpommern haben. Wir werden in Berlin möglicherweise eine Situation haben, dass wir hier vielleicht eine Rathausspitze haben, vor der sich ganz Deutschland sozusagen fürchten muss, wenn man sozusagen bestimmte politische Ausfaltungen, die sich derzeit artikuliert sehen, dort sehen. Ich will da ganz vorsichtig und schwurbelig an dieser Stelle mal formulieren. Wir wissen, was wir meinen. In dieser Bundeshauptstadt. Und deswegen sozusagen ist das für mich erstmal nicht das Thema Nummer eins, sondern das Thema Nummer eins ist, wie kriegen wir überhaupt wieder eine Mehrheit in der Mitte hin und erzeugen eine Situation, dass wir nicht dauerhaft aus den Koalitionen, die wir in Deutschland haben, sozusagen Minderheitenpositionen gegenüber einer anderen Mehrheit auch durchsetzen wollen. Man kann nicht dauerhaft gegen eine Mehrheit zu bestimmten Themen regieren. So, und diese Themen müssen angegangen werden. Und wir wissen, wo sie liegen. Sie liegen im Prinzip in der Art und Weise, wie wir die Klimawende bzw. die Energiewende machen, die Klimapolitik machen, dass wir fast selbstzerstörerisch unseren Industriestandort in Frage stellen. Was übrigens überhaupt nicht ein Thema ist, dass wir diese Klimaziele in Frage stellen müssen, sondern wie wir es machen. Man muss sich doch beim Erfüllen der Klimaziele nicht selbst zerstören und die Industriearbeitsplätze woanders hinschicken, wo sie die dreifache Emission erzeugen, sodass also unsere Klimapolitik derzeit umweltschädlich ist, weil wir einen nationalstaatlichen, einen nationalistischen Ansatz haben, statt zu überlegen, wo können wir CO2 auf der ganzen Welt einsparen, wenn wir es bei uns nicht hinkriegen, damit wir momentan nicht die ganzen Automobilkonzerne verlieren, beziehungsweise die Chemie, dass wir in Indien, dass wir in China, dass wir in anderen Stellen sozusagen eben auch für die gesamte globale CO2-Bilanz und für den Treibhauseffekt was Positives bewirken. Ja, unabhängig von Treibhauseffekt hätte ich vorhin auch noch was gesagt. Sie sind die ja muss Physiker. Man natürlich drauf haben, dass man den zu versteht. Hagel, aber das ist eine andere Geschichte. So, es ist, das sage ich mal als Physiker. Aber das hat Sie doch geärgert als Physiker. Das hat mich natürlich geärgert, weil ich an der Stelle sage, das muss man schon drauf haben. Ja, also aber, im Autoland, Autoland, ich lasse mich jetzt nicht weiter locken. Lassen Sie mal, der hat es schwer genug. Der hat es nun schwer genug, aber in Deutschland muss man den Treibhauseffekt deswegen kennen, weil ansonsten falsche Politik gemacht wird. Genau, es ist exakt der Punkt. Wir haben dort keine Grenze nach oben zum Himmel, wo unsere CO2-Bilanz national sozusagen abgekoppelt werden kann, sondern es geht um die PPMs, die wir in der Luft haben. Parts per Million heißt das. Ja. Und das heißt also, wir haben jetzt momentan 410, 420. Als ich als Physiker angefangen habe zu studieren, waren es mal 300. Das kann nicht so weitergehen. Aber wir als Deutsche mit 1,% Anteil müssen sicherlich auch was machen, haben auch schon viel gemacht. Das meiste übrigens im Osten durch Restrukturierung auch unserer Industrie. Aber letztendlich müssen wir global was machen. Und wenn wir unsere Industrie nicht zur Disposition stellen wollen, müssen wir anderen Ländern helfen, das Vielfache mit dem gleichen Mittelaufwand sozusagen an Ersparnis zu bringen. Darüber müssen wir mal diskutieren und nicht über Rehaugen. Aber Herr Haseloff, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf die Frage, ob Sie nicht mit den Linken zusammenarbeiten müssen, die davon abgelenkt hat. Die Wahrheit ist ja, und das wissen Sie auch, dass die CDU längst mit der Linken zusammenarbeitet. In Thüringen wäre eine Landesregierung ohne die Stimmen der Linken nicht möglich. Wir kriegen keine Richterstelle besetzt. Wir haben sozusagen 2/3 Mehrheit nur mit den Linken, das ist da klar. Ja. Deswegen ist das für mich momentan nicht das Thema. Das Thema ist, ob wir ein anderes Land bekommen oder ob wir sozusagen in dem Korridor, in dem wir erfolgreich unterwegs waren, übrigens erfolgreicher, als Sie ganz am Anfang gesagt haben, entsprechend auch mit Selbstbewusstsein, was auch gesteigert werden muss, auch im Osten, dort Erfolg haben. Und darüber sollten wir jetzt sprechen. Und dann müssen wir die Themen auch lösen, die auch dazu führen, dass in Rheinland-Pfalz vernünftig gewählt wird, dass die AfD nicht überall im Westen doppelt so viel reinfährt, auch in Bayern bei der Kommunalwahl. Und dass schlicht und einfach Regierungsbildungen möglich sind, die in ganz Deutschland, außer in Schleswig-Holstein, nicht mehr möglich sind, weil überall die AfD wesentliche Scheiben rausschneidet, sodass die alte Mathematik der Demokratie überhaupt nicht mehr funktionieren kann. Ja, die AfD bestimmt bis auf Schleswig-Holstein in allen Parlamenten, wer regieren kann. Das kann doch nicht sein, dass diese Partei alle Konstellationen in dieser Bundesrepublik Deutschland auf Länder- und auf der Bundesebene bestimmt. Wo sind wir denn hingekommen? Herr Haseloff, man nennt das Demokratie? Ja, das ist Demokratie. Und deswegen muss man denen die Themen wegnehmen und die Themen lösen und nicht hinwursteln. Aber Herr Haseloff, Entschuldigung, Sie provozieren gerade die Bemerkung, Sie waren selber an führender Position 15 Jahre lang. Das ist richtig. Und ich habe nie was anderes gesagt. Und Sie ja, beklagen ja gerade Dinge, die könnten so auch von Herrn Siegmund kommen. Nein, doch. Das kann doch nicht kommen. Weil der Unterschied zwischen dem, was an harten Fakten in der Wirtschaft, wie wir die Energiewende machen und so weiter und so fort. Sie haben eine andere Idee für die Lösung. Von uns aber immer, in der Problembeschreibung, ja, richtig, in der Problembeschreibung was, sind Sie ganz nah weswegen beieinander. Die AfD für uns ausfällt, das ist genau das, was ich ganz am Anfang auch sagte, was wir schon in der deutschen Geschichte erlebt haben. Das Völkische, das Nationalsozialistische, das völlig okay Abgeschottete mit allem drum und dran. Das sind Dinge, die wird es in Deutschland und darf es nie wieder geben. Und alle anderen Sachen sind fachlicher Natur. Mhm. Die werden in der SPD in Teilen bei der Arbeiterschaft genauso gesehen wie bei der CDU. Mhm. Gehen Sie doch mal in die Arbeiterschaft oder fahren Sie mal, warum die Arbeiter die SPD nicht mehr wählen. Weil die alle die gleichen Probleme sehen. Bloß die Frage ist, wer ist in der Lage, das zu bewältigen? Und vor allen Dingen, was darf okay in dem Zusammenhang bei der Problemlösung so nicht passieren? Und zusätzlich noch diese Bundesrepublik Deutschland destabilisieren. Okay. Problemlösung. Was ist denn da mit der Brandmauer? Wie demokratisch ist es denn, diese Brandmauer sozusagen immer weiter hochzuhalten, weil man in der Sekunde ja nicht nur die Partei ausschließt, sondern auch die Wähler ausschließt. Und was man der Partei sagt, ganz kurz das Argument zu Ende, was man der Partei sagt, das sagt man letzten Endes auch den Wählern. Und ist es nicht so, dass man dann irgendwann mal überlegen muss, worüber reden wir hier eigentlich? Man kann doch sagen, wir müssen doch deutlich differenzieren. Wenn jetzt beispielsweise die AfD sagt, wir wollen jetzt hier ein großes Remigrationsgesetz verabschieden, dann würden Sie immer sagen, auf gar keinen Fall machen wir das, weil das widerspricht dem Gleichheitsprinzip eines Staates wie Deutschland. Es gibt nicht Bürger erster und zweiter Klasse. Richtig. So, und wir deswegen funktioniert. Wir haben das Grundgesetz, genau. Wir haben Verfassungsgerichtsurteile, wir haben einen klaren Rechtsrahmen, was geht und was nicht geht. So, aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel die Grunderwerbsteuer anders zu gestalten, Vorschlag der AfD, oder wenn es darum geht, beispielsweise zu sagen, lass uns dafür sorgen, dass ein Führerschein wieder bezahlbar wird, darf man dann mit der AfD abstimmen? Darf man dann sagen, okay, wenn das vernünftig ist, dann haben wir möglicherweise eine Mehrheit. Müssen wir das ganze System vielleicht anders denken? Zu diesen Themen brauchen wir die AfD nicht, um abzustimmen, weil dafür haben wir eine eigene Mehrheit. Es gab die Situation mit der Grunderwerbsteuer. Ja, ne? Wir haben eine eigene Mehrheit. Wir brauchten die AfD nie in unserem Land, um irgendetwas durchzusetzen. Ja, Schauen Sie auf diese Umfrage, der Erfolg, den wir 15 Jahre hatten. Ja, auch mit meiner stringenten Art, auch, sagen wir mal, politisch auch mit führen zu helfen. Ja, dass wir die AfD eben nicht brauchen. Weil in dem Moment, wo wir sie brauchen, muss ich nämlich fressen, das, was sie an völkischem, an nicht akzeptablen, für Deutschland akzeptablen Dingen machen. Ihr Kanzler hat sie gebraucht im Bundestag. Das muss der Kanzler mit sich ausmachen. Das hat ihm auch einige Prozentpunkte bei der Wahl gekostet. Punkt. Sie hätten es nicht so gemacht? Ich hätte es nicht so gemacht. So, wenn die jetzt noch mal, wachsen die an. Machen Sie ruhig mal bei den anderen weiter. Ja, alles klar. Sie kennen meine Position und wir machen das schon. Aber wenn ich Ihnen heute Abend hier zuhöre, würde ich sagen, der CDU läuft ganz schön viel schief. Nein. Doch? Licht nicht, weil Sie sind immer noch in einer Koalition. Gucken Sie sich mal den Koalitionsvertrag. Sie sind mit nichts einverstanden im Grunde, was da gerade läuft. Ich bin mit dem Ergebnis und auch der Schnelligkeit der Arbeit der Bundesregierung sozusagen unzufrieden, weil es muss schneller gehen, auch mit Blick auf unser Wahlergebnis, weil viele Themen, wie gesagt, nicht bei uns im Landtag entschieden werden können. Das ist das Thema. Vorhin, ich würde gerne noch mal wissen, der Umgang mit der AfD, die Frage der Brandmauer, das ist doch ein doofes Wort, aber demokratietheoretisches Problem irgendwann mal. Wenn du anfängst, schau mal auf diese Karte, 39% AfD, 11% Linke. Mit beiden sagt die CDU auf gar keinen Fall. Du schließt 50% schließt du einfach aus. Die AfD sagt ja inzwischen erstens, selbst. Erstens kriegst du dann keine Mehrheit. Mhm. Und zweitens sagst du 50%, ihr seid uns nicht wichtig. Ich finde, dass eine Partei das Recht darauf hat, zu definieren, mit wem sie zusammenarbeiten will und mit wem nicht. So. Und wenn man das Wertesystem nicht teilt, dann hat man das Recht zu sagen, wir wollen das nicht. Und die AfD hat sich ja inzwischen umgestellt. Die wollen ja gar nicht mehr koalieren. Deren Ziel ist absolute Mehrheit. Und wenn sie die absolute Mehrheit erringen sollten, es ist nicht ausgeschlossen in Sachsen-Anhalt, dann stellen sie den Ministerpräsidenten. Das ist Demokratie, man muss es so sagen. Man könnte jetzt lange Diskussionen darüber führen, ob wir, das ist falsch, aber die etablierten Parteien in den Anfangsjahren der AfD einen Fehler gemacht hat. Jetzt ist sie so groß, dass wirklich niemand mehr mit ihr zusammenarbeiten will, jedenfalls in Ostdeutschland, denn man will ja nicht Juniorpartner werden. Die CDU findet es ja nicht attraktiv, den Wirtschaftsminister zu stellen neben einem Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund. Sie will ja wenigstens die starke Kraft sein. Das würde mich auch interessieren, Herr Haseloff, wie Sie heute darüber denken. Fragen Sie sich manchmal, was wäre gewesen, wenn man 2014, 2015 die Frauke Petry AfD, die noch ein bisschen eine andere war, auch wenn vieles schon angelegt war, der Rechtsextremismus in weiten Teilen angelegt war, wenn man die eingebunden hätte, was wäre dann passiert? Gut, Sie waren ja schon damals in der Drucksituation, dass dort Kräfte reingespült sind, die Sie schlicht und einfach dann auch rausgedrückt haben, Lücke und Petry und so weiter und so fort. Und es ist dann ein Sammelbecken eben auch für echt rechtsradikale und narzisstische Kräfte gewesen. Das muss man eindeutig so sagen. Und die sind drin. Und wenn wir über die Brandmauer reden, dann lassen Sie uns doch mal reden, welche Forderungen sollten wir an die AfD sozusagen knüpfen, auch im Sinne von Selbstbereinigungsprozess vor dem Hintergrund auch der deutschen Geschichte und was alles möglich war und was möglich sein könnte auch in Zukunft, damit sie überhaupt anschluss- und koalitionsfähig ist. Warum sprechen Sie das eigentlich mit uns immer ab? Machen Sie doch mal Forderungen raus, was Sie alles raussortieren wollen. Wir wollen nicht nur machen deutsch denken, mal, wir wollen modern denken. Wir wollen nicht eine Straße der Romanik zur Straße des Deutschen Reiches bringen. Wir wollen das Bauhaus nicht schließen. Wir wollen die Schulpflicht nicht abschaffen. Wir wollen diesen ganzen braunen Mist nicht haben im Bildungssystem, in der politischen Bildung mit allem drum und dran. Wenn die das alles raus haben, dann werden sie eine bürgerliche Partei, dann sind sie auch Konkurrenz für uns. Aber wenn sie diese Einstufung, die zu Recht erfolgt, heute haben sie übrigens auch eine Klage dazu zurückgenommen, weil sie genau wissen, wie die Aktenlage bei uns aussieht. Wenn sie diese rechtsradikalen Elemente, diese Personen, die da drin sind, aber eben Elemente, meine ich eben auch die Inhalte, wenn die die sozusagen verfassungskonform und vor dem Hintergrund der Geschichte sauber darstellen, dann können wir darüber reden, aber doch nicht mit so einer Partei, die schlicht und einfach einen braunen Staat aus Sachsen-Anhalt macht. Also man muss einfach, das ist ja inzwischen geklärt. Mir geht es ja gar nicht um die AfD, ne? Sie haben mich schon richtig verstanden. Mir geht es um die Wähler, die dahinter stehen. Darum geht es mir. Ja, die sind doch deswegen da, weil wir bestimmte Sachen, die wir ganz nüchtern betrachten können, die SPD-Arbeiterschaft so sieht, die unsere Leute so sehen und so weiter und so fort lösen. Und deswegen ist die Problemlösequalität auch dieser Bundesregierung im Benehmen auch mit Brüssel, da ist vieles ja abdelegiert worden, was wir gar nicht mehr im Bundestag und im Bundeskabinett entscheiden können, sondern 27:0 in Brüssel läuft. Das haben wir sicherlich mit gutem Willen in den letzten 20 Jahren alles zugelassen. Und an der Stelle muss schnell reagiert werden und Signale kommen, die auch wirklich glaubwürdig rüberkommen, dass man uns das abnimmt, dass wir dort, sagen wir mal, korrigieren wollen. Könnte man jetzt lange einsteigen. Ich würde aber gerne die Chance jetzt nutzen, mit Ulrike Herrmann und mit dem Fast-Wirtschaftsminister, wie ich heute Abend gelernt habe, und Anne Hennig, mal darüber zu reden, was eigentlich zu tun ist. Und es gibt, Sie haben das beschrieben, Frau Herrmann, zwei Länder, um die es im Moment vor allen Dingen geht. Das eine ist Russland, das andere ist China. Beide haben Sie sich mal genauer angeguckt. Sie haben sich die wirtschaftlichen Kennziffern angeschaut, die relevanten. Haben darüber, wie ich finde, sehr lesenswertes Buch geschrieben. Man muss auch das eine oder andere gar nicht teilen, aber man kann sich darüber sehr, sehr trefflich streiten. Und vor allem ist es eine hervorragende Diskussionsgrundlage, weil es zeigt, dass es woanders auch eine Menge Schwierigkeiten gibt. Gerade China wird uns ja häufig sagen, präsentiert als etwas, was erstrebenswert ist. Sie sind schneller, die haben Tempo, da ist Innovation, da wird investiert. Sie sehen die Zukunft Chinas offensichtlich ganz anders. Warum? Ja, weil es gibt natürlich diese glitzernde Fassade, die Sie die Sie beschreiben, also technologischer Fortschritt, haben jetzt auch KI, haben Solarpaneele, investieren ganz viel. Und, glaube ich, hier Robotikgeschichten. Die Robotik, und jetzt läuft ja gerade der Nationale Volkskongress und da wird auch wieder gesagt, wir investieren ganz viel in Technik. Aber dahinter ist das System komplett marode und man muss sagen, dass, und damit fängt schon alles an, dass diese Wachstumszahlen, die da immer aus China genannt werden, die sind komplett gelogen. Also China hat ja gesagt, 2025 sind wir um 5% gewachsen und jetzt 2026 will man um 4,5% wachsen. Und dann schreiben alle, oh, sie wachsen ein bisschen weniger. Die Tatsache ist, sie wachsen wahrscheinlich gar nicht und können schon froh sein, wenn sie 1% bekommen. Und dass zwischen dieser schönen Fassade mit den hohen Wachstumszahlen und der Realität irgendwas nicht stimmen kann, sieht man ja schon daran, dass China eigentlich gar keine Jugendlichen hat. Es gab ja die Ein-Kind-Politik. Kamen zwar ein paar mehr Kinder zur Welt, aber trotzdem, es gibt sehr wenig junge Chinesen. Aber diese jungen Chinesen finden keine anständigen Jobs mehr. Die sind, oder sind hohe sowieso, Jugendarbeitslosigkeit. Ja, oder sind sowieso ganz arbeitslos. Und auch die Löhne für die normalen Angestellten steigen nicht mehr. Und man hört dann ganz viele Probleme, die es gibt. Ja, Immobilienkrise, die Leute konsumieren nicht, die sparen alle, die müssen sparen, weil es keine vernünftige Rente gibt, weil es keine vernünftige Krankenversicherung gibt. Die Jugendlichen finden keine Arbeit und so weiter. Nur Probleme. Und dann soll man um 5% oder 4,5% wachsen. Das passt nicht zusammen. Dann wird gesagt, ja, aber Sie haben doch diesen enormen Exportüberschuss. Das stimmt, der ist enorm. Aber der Export ist ja nur ein kleiner Teil der chinesischen Volkswirtschaft und trägt ungefähr 0,9% zum Wachstum bei. 0,9%? 0,9%. Quizfrage ist also, wo, bitteschön, sollen diese anderen 4,1% denn herkommen? Und die Antwort ist, die gibt es überhaupt nicht. Sie schreiben was total Interessantes. Sie sagen, weil Sie gerade über Export sprechen, dieser Export und das, was die dort herstellen, das ist so gigantisch, dass im Grunde die Welt zu klein ist für das, was China eigentlich anbietet. Mit anderen Worten, bleiben die auf vielem von dem, was sie produzieren, sitzen? Genau, also das Problem ist, China müsste die eigenen Waren selbst konsumieren. Nicht? Also das ist ja das normale System. Man produziert und das, was man produziert, das konsumiert man auch. Das geht nicht, weil die Löhne in China zu gering sind. Stattdessen exportiert man das alles. Jetzt hat man das Problem, also dass man irgendwie auf Export setzt, das haben ja auch schon andere Länder gemacht, Deutschland, Japan, Südkorea und so. Das Problem mit China ist, das sind jetzt 1,4 Milliarden, die alle auf den Export setzen. Und da muss man wirklich sagen, das kann die Welt nicht ertragen. Also was passieren wird, und das ist ja auch ein Thema von Herrn Haseloff, und da hat er recht, wenn wir nicht aufpassen, werden die chinesischen Exporte unsere Industrie zerstören. Und der Punkt ist aber, hier werden die Industriearbeitsplätze zerstört, aber China kommt trotzdem nicht aus der Krise, weil ja diese Exporte nicht reichen, um in China das Wachstum anzukurbeln. Und das ist deswegen dramatisch, weil ja die Kommunistische Partei in China nur deswegen an der Macht ist, weil sie ja dem Volk verspricht, wir sorgen für Wohlstand. Und genau das findet nicht mehr statt. Und deswegen ist die Gefahr extrem hoch, aus meiner Sicht, dass China irgendwann Taiwan angreifen wird, um sozusagen von diesen ökonomischen Problemen abzulenken. Und auch das kann man jetzt bei diesem Nationalen Volkskongress sehen, dass der Ton gegenüber Taiwan noch mal verschärft wurde und dass gleichzeitig gesagt wurde, wir investieren auch noch mehr in Militär. Und man muss auch wissen, dass man vom Westen aus nicht genau beurteilen kann, wie viel China in Wahrheit in sein Militär investiert. Also natürlich sieht man irgendwie Flugzeuge. Es gibt so eine Zahl, ne? Irgendwas mit 260, 280 Milliarden ungefähr. Das soll so ein Drittel sein von dem, was die USA investieren. Genau, die investieren knapp eine Billion, ne? Ja, aber ob das stimmt, weiß keiner. Ich meine, man kann natürlich sehen, Flugzeugträger kann man sehen, Atomsilos kann man sehen, Abschussrampen für Raketen kann man sehen, aber vieles kann man eben auch nicht sehen. Kann durchaus sein, dass die Chinesen auch mehr investieren. Zwei kurze Nachfragen noch dazu. Das eine, wir hören immer und seit Jahren schon von dieser gigantischen Immobilienblase, die in China geplatzt ist. Millionen Wohnungen, die leer stehen. Wir hätten das Thema eigentlich gerne. Wir haben viel zu wenige Wohnungen. Das ist auch eines. Kommt doch an, wo? Sie haben genug Wohnungen, ja? Also zumindest wohnt bei uns. Ja, Sie haben ein demografisches Thema. Ne? Das müssen wir bei anderer Gelegenheit mal genauer besprechen. Aber in China stehen Millionen Wohnungen leer. Und Sie sagen, auf absehbare Zeit wird da auch keiner einziehen. Das ist Evergrande, ne? Das ist dieser große Konzern, um den es da geht. Chinesen legen sozusagen im Inland an und deswegen hat man in eigene Wohnungen investiert, in Zweitwohnungen, Drittwohnungen, Viertwohnungen, um sozusagen sein kleines Vermögen irgendwie gescheit anzulegen. Stellt sich raus, alles eine gigantische Blase, weil da will keiner einziehen und es gibt auch keine Mieter dafür. Das heißt, du kriegst dafür keine Rendite zurück. Ich frage mich immer, wie groß ist die Unzufriedenheit der Leute mit genau dem Thema? Weil die Chinesen arbeiten unfassbar hart und das ist, was am Ende dabei herauskommt. Die müssen sich doch betrogen fühlen. Ja, die sind ja auch betrogen worden. Und das Problem ist ja, Immobilien, nichts ist so gefährlich auf der Welt wie eine Immobilienkrise. Deswegen war auch die Finanzkrise 2008. War ja auch eine Immobilienkrise im Kern. Auch eine Immobilienkrise, auch so hart. Mhm. Weil Immobilien sind sozusagen der wesentliche Faktor in einer Volkswirtschaft. Mhm. Also Aktien sind ein viel kleinerer Teil. Ist auch schlimm, wenn eine Aktienblase platzt. Aber Immobilienblase ist wirklich schlimm. Und diese Immobilienblase war in China gigantisch und ist nicht verdaut. Und sehr viele Chinesen haben tatsächlich ihr Vermögen verloren. Und was noch schlimmer ist, sie wollten damit ja für die Rente sparen. Genau. So, jetzt ist das alles weg. Jetzt müssen die ja wieder sparen. Denn die Rente droht ja immer noch. Das heißt nicht nur, dass diese ganzen Immobilien das eigene Vermögen vernichtet haben. Dadurch wird diese Sparneigung in der Gesellschaft noch größer. Das heißt, der Binnenkonsum geht runter. Noch weiter runter. Mhm. Und da ist auch im Ernst kein Ende in Sicht. Mhm. Und genau deswegen ist es auch so wahrscheinlich, dass diese ganzen Wachstumszahlen komplett gelogen sind. Mhm. Und dass China das überhaupt nötig hat, zu lügen, zeigt ja auch, wie dramatisch die Situation auch aus der Sicht der KP ist. Mhm. Sie sehen keinen Weg aus dieser Krise raus, sondern machen immer weiter wie bisher und erzählen immer das Gleiche nochmal. Und wenn Sie sagen, dass es im Grunde fast zwangsläufig ist, dass mit Taiwan irgendwas passiert, was auch immer es sein wird, wie gefährlich wird das dann für uns, wenn die ganze Welt nach dort guckt, wenn man sich anschaut, was im Iran gerade passiert, wenn ich dieser Tage hier bei uns in der Sendung höre, dass die Jahresproduktion von Patriots ungefähr bei 600 ist, dort aber in wenigen Tagen jetzt am Golf 800 verschossen worden sind. Das heißt, auch Amerika läuft auf sowas wie... ja, genau. Das war schon... Die haben Leerstand, die haben keine Waffen mehr. Das ist für die Welt prinzipiell keine schlechte Nachricht, wenn es keine Waffen mehr gibt. Aber in dem Fall würde ich mir Sorgen machen. Ja, das ist auch so. Also das war vorher schon. Schon vor dem Iran-Krieg war klar, dass die Amerikaner im Ernst eigentlich nicht genug Waffen haben, um noch einzugreifen, wenn China Taiwan attackiert. Weil in dem Moment, wo die USA dann angreifen oder eingreifen, wäre ja klar, dass China auch diese ganzen Stützpunkte der Amerikaner in Ostasien auch attackieren würde mit Raketen. Also braucht man Patriots. So, jetzt sind die ganzen Patriots im Iran draufgegangen und fehlen. So, das heißt, jetzt ist ganz klar, dass die USA eigentlich in so einem Fall, dass China Taiwan angreift, nicht mehr eingreifen kann. Jetzt gibt es allerdings an diesem ganzen Iran-Krieg ja auch eine Facette, die sehr interessant ist und wo man noch mal sieht, wie wichtig Wirtschaft ist. Nämlich, die Iraner haben ja die Meerenge von Hormuz. Die Straße von Hormuz. Ja, und die ist jetzt, oder die Straße von Hormuz. Mhm. Und die ist im Augenblick ja komplett gesperrt, mit dem Ergebnis, dass 20% der weltweiten Ölförderung komplett fehlt. Was viel ist. Das ist viel mehr, als zum Beispiel Russland je produziert hat. Das ist eigentlich beispiellos. Und das kann die Weltwirtschaft auch nicht lange durchhalten. Deswegen würde ich denken, Trump wird irgendwann seinen Krieg wieder beenden, weil er eben diesen Ölmangel auch nicht durchhält, auch zu Hause nicht, wenn die Benzinpreise senkrecht in die Höhe schießen. So, und genau eine ähnliche Problematik hat auch China. Denn es gibt zwischen Malaysia und Indonesien gibt es die sogenannte Straße von Malakka, die auch nur 38 Kilometer breit ist. Wie viel Prozent des Welthandels durchgeht? Ja, mindestens 30%. Wahnsinn. Oder noch mehr. Und vor allen Dingen alles, was nach China geht, geht da durch. Und diese Meerenge könnte man ja sperren. Und das ist für China extrem riskant, weil man natürlich in China längst Öl bunkert, für genau diesen Fall. Man bunkert auch Nahrungsmittel. Aber letztlich ist das ja unkalkulierbar. So, und deswegen kann man auch nicht wissen, ob Xi Jinping tatsächlich springt und Taiwan angreift oder nicht. Aber mein Punkt war ja nur zu sagen, allein wenn man auf die Wirtschaft guckt in China, kann man schon sehen, dass die Gefahr steigt. Und Sie sagen auch mit Blick auf Russland, da ist der Fall ein bisschen anders. Insofern, als man aus einer Kriegswirtschaft, die das mittlerweile ist, lohnt sich wirklich sehr, da mal einzusteigen und das zu lesen. Da kommst du so einfach nicht raus. Weil du hast diese vielen, vielen Soldaten, die von der Front nach Hause kommen, denen musst du im Zweifel eine Beschäftigung geben. Die sind traumatisiert, verletzt. Das ist alles nicht einfach. Und die Industrie funktioniert nicht mehr wirklich. Du kannst nicht mehr eben schnell eine Kriegswirtschaft sozusagen auf eine Friedenswirtschaft umstellen. Und sie sagen auch, wenn das mit Taiwan passiert, dann ist der Moment gekommen, in dem wir gefährdet sind, weil Russland möglicherweise ein Window of Opportunity hat, wie die Amerikaner sagen. Ja, also es geht noch weiter sogar. Also das ist jetzt nicht von mir, das ist ja die Analyse der Strategen der NATO. Das sagt auch Mark Rutte, der Generalsekretär. Ja, ja. Also dass in dem Moment, wo China Taiwan angreifen würde, würde auch Xi Jinping Putin sagen, dass er NATO-Gebiet angreifen soll, damit der Westen geteilt ist. Ja, man muss sich dann um Europa kümmern und um Asien. Man muss Asien. Sich dann entscheiden. Und das ist eine Situation, wie man sie auch schon im Zweiten Weltkrieg hatte, als Japan und das Deutsche Reich zusammengearbeitet haben. Da war es auch so, man hat sich nicht abgesprochen, man kannte gegenseitig nicht die Angriffspläne, aber man hat gleichzeitig agiert. Und genau dieses Szenario, Russland greift auch an und China attackiert Taiwan, das könnte sich eben wiederholen. Und das liegt auch daran, und dass Russland, jedenfalls solange Putin lebt, wird Krieg führen. Eben genau aus dem Grund, den Sie schon genannt haben. Er hat jetzt durch den 4 Jahre langen Angriffskrieg in der Ukraine hat er Russland zu einer Kriegswirtschaft gemacht. Und man kommt nicht wieder zurück in eine Friedenswirtschaft ohne Millionen von Arbeitslosen, Frontsoldaten, Rüstungsbetriebe schließen und so weiter. Ein totales Chaos. Und das würde sein Regime nicht überleben. Also macht er weiter. Das ist ein Problem, das ist nicht neu. Das hatte auch schon Napoleon, das hatte auch schon Saddam Hussein. Und nur man muss sich eben klar machen, dass auch schon rein aus wirtschaftlichen Gründen ist es für Putin nicht möglich, jetzt Frieden zu schließen. Okay. So. Damit sind wir am Ende der Sendung. Würde aber gerne noch unbedingt empfehlen, einen Text von Anne Hennig, den sie zur Globalisierung geschrieben hat vor einiger Zeit. Und ich fand diesen Text so gut, dass ich wahnsinnig gerne mit Ihnen und auch mit Ihnen, Herr Haseloff, weil ich merke, Sie sind jetzt ein bisschen entspannter und schweben ein bisschen über den Dingen. Zeitweise hat man es nicht gemerkt, aber dann doch. Weil Sie auch jemand sind, der Systeme hinterfragt und so weiter. Ich würde das wahnsinnig gerne mal mit Ihnen diskutieren, weil es gibt viele Globalisierungsverlierer. Das beschreiben Sie auch in diesem Text. Und ich glaube, da führt die Spur direkt unter anderem auch nach Sachsen-Anhalt und dann in der Konsequenz zur AfD. Ich glaube, das wäre spannend, darüber mal zu sprechen. Aber da muss man ein bisschen tiefer bohren. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Alles Gute für den Ruhestand. Jetzt Puls wieder runter, läuft. Der Puls ist ganz entspannt ruhig. Und gerne wiederkommen. Ja, aber das, was wir gerade jetzt diskutiert haben, ist ein Zeichen dafür, dass wir unsere eigene Prioritätenliste an Problemen in Deutschland mal wieder neu normieren sollten. Wo die eigentlichen Herausforderungen der Zukunft stehen und womit wir uns in den letzten Tagen teilweise beschäftigt haben, das ist für unser Land nicht ausreichend. Wir tun das auch regelmäßig und versuchen, das alle Facetten möglichst abzubilden. Danke Ihnen allen nochmal ganz herzlich. Alles Gute, Herr Haseloff. Wir sehen uns bald wieder. Sie reisen dann einfach im Cabrio an und dann sprechen wir weiter. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.